zu verstehen. sah, die Vogelfänger in Bekannt, der Alt und Jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich finde sie dutzendweis für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein, und alle Mädchen wären mein. So tauschte ich brav Zucker ein, die welche mir am liebsten wär, der geb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich dann, wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite ein, ich liebte wie ein Kind sie ein. Ida! Was? Was da? Sag, du lustiger Freund, wer du bist. Wer ich bin? Dumme Frage, ein Mensch wie du. Und wenn ich dich nun fragen würde, wer du bist? So würde ich dir antworten, dass ich aus fürstlichen Geblüte bin. Es wird zu hoch, musste ich schon deutlich erklären, wenn ich dich verstehen soll. Mein Vater ist Fürst, der über viele Länder und Menschen herrscht. Darum nennt man mich Prinz. Länder? Menschen? Sagt du mir zuvor, gibt's außer diesen Bergen auch noch Länder und Menschen? Viele Tausende. Da ließ ich eine Spekulation mit meinen Vögeln machen. Aber wie nennt man diese Gegend? Wer beherrscht sie? Das kann ich dir ebenso wenig sagen, als ich weiß, wie ich auf die Welt gekommen bin. Wie? Du wüsstest nicht, wo du geboren und wer deine Eltern waren? Ich weiß nur so viel, dass nicht weit von hier meine Strohhütte steht, die mich vor Regen und Kälte schützt. Und wovon lebst du? Vom Essen und Trinken, wie alle Menschen. Wodurch erhältst du das? Durch Tausch. Ich fange für die Sternflamme die Königin und ihre Jungfrauen verschiedene Vögel. Dafür erhalte ich täglich Speise und Trank von ihr. Sternflammen der Königin? Ja, ja. Sag, du guter Freund, warst du schon so glücklich, diese Göttin der Nacht zu sehen? Sehen? Die Sternflamme? Welcher Sterbliche kann sich rühmen, sie jemals gesehen zu haben? So was bringst du so verdächtig und schelmisch nach mir? Weil ich zweifle, ob du ein Mensch bist. Wie war das? Nach den Federn, die dich bedecken, hielt ich dich für einen... Doch, keine Vogel, bleibe zurück, sage ich, und träume nicht. Ich habe Riesenkraft. Riesenkraft? Und? Dann warst du mein Retter, der diese giftige Schlange legte. Schlange, ist sie tot oder lebendig? Sie ist tot. Aber Freund, wie hast du dieses Ungeheuer bekämpft? Du bist ohne Waffen. Oh Gott, brauch keine. Bei mir ist ein starker Druck mit der Hand mehr als Waffen. Du hast sie also erdrosselt? Ja, erdrosselt, ja. In meinem Leben noch nicht so stark gewesen wie heute. Papageno! Sieh dich um, Freund, das geht mich an. Sind diese Damen? Wer sie eigentlich sind, weiß ich selber nicht. Ich weiß nur so viel, dass sie mir täglich meine Vögel abnehmen und mir dafür Wein, Zuckerbrot und süße Feigen bringen. Sie sind vermutlich sehr schön. Wenn die schön wären, so würden sie doch ihre Gesichter nicht bedecken. Papageno! Still, sie drohen mir schon. Ah, du fragst, ob sie schön sind? Ja, da kann ich dir nichts anderes erwidern, als dass ich in meinem Leben nichts Reizenderes sah. Das werden sie gleich wieder gut werden, pass auf. Papageno! Was ich denn verbrochen haben, dass sie so aufgebracht gegen mich sind? Dir, meine Schönen, übergebe ich meine Vögel. Dafür schickt unsere Fürstin heute zum ersten Mal reines, helles Wasser. Ja, was ist denn Wasser, soll ich trinken? Und mir befahl sie dir, statt Zuckerbrot diesen Stein zu überbringen. Ich wünsche, dass er die Burg bekommen möge. Ja, was ist denn los, Steine, soll ich fressen? Und statt der süßen Feigen habe ich die Ehre, dir dieses goldene Schloss vor den Mund zu schlagen. Du willst vermutlich wissen, warum dich unsere Fürstin heute so wundersam bestraft. Damit du künftig nie mehr Fremde belügst. Und dass du dich nie der Heldentaten rühmest, die andere vollzogen. Sag an, hast du diese Schlange getötet? Wer denn also? Wir waren Zögling, die dich befreiten. Hier dieses Gemälde schickte unsere große Fürstin. Es ist das Bildnis ihrer Tochter Pamina. Findest du, sagte sie, dass dir diese Züge nicht gleichgültig sind, so ist Glück, Ehr und Ruhm dein Los. Auf Wiedersehen. Adieu, Monsieur Papageno. Nein. mehr gebannt sein. Sie hat jedes seiner Worte gehört. Sie hat beschlossen, dich ganz glücklich zu machen. Hat, sprach sie, auch der Jüngling so viel Mut und Tapferkeit, als er zärtlich ist. Oh, so ist meine Tochter gewiss gerettet. Pamina gerettet? Kommt, Mädchen, führt mich zu ihr. Was ist das? Fasse dich! Es verschwinde die Ankunft unserer Königin! Sie kommt! My liver's so Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Weil ich zu schwach zu helfen bin, weil ich zu schwach zu helfen bin. Papageno wieder. Lüge nur nicht jeder. Ich lüge immer mehr, nein, nein. Ich schloss soll meine Wahrung sein. Ich schloss soll meine Wahrung sein. Soll deine Wahrung sein. Soll deine Wahrung sein. Beginnen doch, Kinder alle, ein solches Schloss vor jedem Mund. Doch schöne Damen sagen Schrecken ließ? Es gibt doch schwarze Vögel in der Welt. Warum denn nicht auch schwarze Menschen? Ah, da ist das schöne Fräulein noch. Du Tochter der nächtlichen Königin. Nächtlichen Königin? Oh, wer bist du? Ein Abgesandter der sternflammenden Königin. Meine Mutter! Ja. Oh Mann, dein Name? Papageno. Papageno? Papageno. Papageno? Ja. Ich erinnere mich, deinen Namen schon gehört zu haben. Ja. Ich selbst aber sah ich nie. Ich dich ebenso wenig. Du kennst also meine gute, zärtliche Mutter? Ja, wenn du die Tochter der nächtlichen Königin bist, ja. Ich bin's. Ah, das will ich sofort erkennen. Moment, Moment. Haare schwarz. Dunkelschwarze Haare, ja. Augen blau. blaue Augen, Lippen rot, rote Lippen, Nase weiß. Ja, stimmt, alles bis auf Hände und Füße, denn nach dem Bildnis zu schließen, solltest du eigentlich weder Hände noch Füße haben. Lass sehen. Na bitte, bitte. Ja, ich bin's. Ja? Ja, wie kam das in deine Hände? Das muss ich dir umständlich erzählen. Ich kam heute früh, wie gewöhnlich, mit meiner Lieferung zu deiner Mutter Palast. Und eben als ich bin begriffe war, meine Vögel abzugeben, stand ein Mensch vor mir, der sich Prinz nennen ließ. Und dieser Prinz hat deine Mutter so für sich eingenommen, dass sie ihm das Bildnis schenkte und ihm befahl, dich zu befreien. Sein Entschluss war ebenso rasch wie seine Liebe zu dir. Liebe? Ja, ja. Er liebt mich also. Oh, bitte sag das noch einmal. Ich höre das Wort Liebe nämlich gar zu gern. Das glaube ich dir, du bist ja auch ein Mädchen. Wo blieb ich denn nur? Bei der Liebe. Ah ja, richtig, das nenne ich ein Gedächtnis haben. Komm, du wirst Augen machen, wenn du den schönen Jüngling erblickst. Aber wenn dies ein Falschste wäre und dies ein böser Geist von Sarastros gefolgt wäre. Was, ich ein böser Geist? Ich bin der beste Geist von der Welt. Oh, bitte vergib, wenn ich dich beleidigte. Du hast ein gefühlvolles Herz. Freilich habe ich ein gefühlvolles Herz, aber was nützt mir das alles? Ich könnte mir oft alle meine Federn ausrufen, wenn ich bedenke, dass Papageno noch keine Papagena hat. Armer Freund, du hast noch gar kein Weib. Und nicht einmal ein Mädchen, geschweige denn ein Weib. Und unsereins hat doch auch seine gefühlvollen Stunden, wo man gerne gesellschaftliche Unterhaltung pflegen möchte. Hab Geduld, lieber Freund. Ja? Der Himmel wird auch für dich sorgen. Ja? Er wird dir eine Freundin schicken. Ehe du dir's vermutest. Wenn er sie mir bald schickte. Thank you. Spiel, oh, die große Rast. Absicht seiner Handlung führt. Die Absicht ist nun allzu klar. Riss nicht Räuber und Erbarmen, Familien aus der Mutter Arme. Ja, Hündling, was du sagst, ist wahr. Wo ist sie, die er uns geraubt? Jetzt und mir noch nicht erlaubt. Erklär diesen Rätsel, täusch mich nie. Die Zunge bindet Eid und Pflicht. Also wird das Dunkel schwinden. So. Thank you. Gehört und gesehen. La, la, la, la, la, la, la, la. stecken, ich gröche in mein Haus. Mein Kind, was werden wir nun sprechen? Thank you. stolzer Jüngling wurde er, ist Alastro unser Herr. Ein Sklave liegt zu deinen Füßen, lass den verliegenen Frieden büßen. Bedenk, wie frech der Knabe ist, und dieses seltenen Vogels ist, voll der Kaminen wir entführen. Allein, ich wusste ihn aufzuspüren. Du kennst mich, eine Wachsamkeit verliegt das Land, der Lohr bestreut. Die Gifte wirken man so neu. Eine Gnade macht dich frei. Und sieben sich so streit. Ach Herr, den Lohn verhoff ich nicht. Nicht Dank, es ist ja meine Pflicht. Sieben.